Predigt. Wir haben ein intensives Wochenende jetzt sozusagen noch nicht ganz hinter uns, aber schon mal zwei intensive Tage. Wir haben viel über das Evangelium des Matthäus nachgedacht und haben da auch viel gearbeitet, viel gehört. Heute Morgen habe ich schon eine Person gehört, die gesagt hat, ich bin jetzt ein bisschen kaputt, ein bisschen anstrengend. Aber ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen, seid noch ein bisschen aufnahmebereit. Ich werde also in der Predigt wird es ein klein bisschen nochmal Rückblick geben an der einen oder anderen Stelle, aber eben auch ganz stark um diesen Text aus Matthäus 28, um das letzte Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Wir haben zunächst einmal drüber nachgedacht, auch am Freitagabend, was bedeutet denn überhaupt Evangelium, eine gute Botschaft oder eine Siegesnachricht. Das ist etwas, was im Römischen Reich dann verkündet worden ist von Soldaten, die dann zum Beispiel in Dörfer oder Städte gegangen sind und die dann gesagt haben, der Kaiser Rom hat gesiegt, wir haben gewonnen. Und das war für die Bevölkerung eventuell eine gute Nachricht, je nachdem, auf welcher Seite sie standen. Aber damit war auf jeden Fall auch ein Anspruch verbunden. Das war nicht nur eine Information, sondern das war eine Ansage. Jesus ist auch so sozusagen, das Evangelium von Jesus ist auch so eine Ansage, nämlich die Evangelien stellen dar, was über Jesus zu sagen ist, von seiner Herkunft her, von seinem Leben auf dieser Erde, was Gott durch ihn getan und bewirkt hat. Und das ist nicht nur eine Information, sondern was wir von Jesus hören, fordert uns immer heraus, uns zu verhalten. Das hat Wolfgang vorhin gesagt, eine Entscheidung zu treffen. Was machen wir jetzt mit diesem Jesus? Mit dem, was er getan hat, mit dem, was er uns vorgelebt hat, mit dem, was er für uns getan hat, mit seinem Tod am Kreuz. Das sind die Fragen, die alle mit dem Evangelium verbunden sind. Und dann haben wir uns auch angeguckt, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat, gerade in den ersten beiden Jahrhunderten. Und ihr könnt das hier so ein bisschen so sehen auf dieser Karte mit den roten und schwarzen Punkten. Also die roten Punkte sind die Orte, zu denen das Evangelium im Laufe des ersten Jahrhunderts gekommen ist. Das ist schon eine gewaltige Ausbreitung. Umso erstaunlicher ist es aber, dass es sogar im zweiten Jahrhundert noch weiter gegangen ist. Ja, also im zweiten Jahrhundert noch weiter gegangen ist, bis nach Frankreich und Spanien, bis sie uns hier oben erreicht haben, hat es allerdings noch ein bisschen länger gedauert. Wir sind ja wohl doch ein bisschen ab vom Schuss dann an der Stelle gewesen. Aber es ist eine Bewegung losgegangen, die sozusagen nicht mehr aufzuhalten war. Und da nochmal drüber nachzudenken, woran liegt diese Kraft dieses Evangeliums? Und was ist unsere Aufgabe, unser Anteil heute daran, dieses Evangelium so auszubreiten, wie das die ersten Christen taten? Und dazu gehörte auch, dass die ersten Christen und Jesus selber und die 12 Jünger immer wieder Widerstand erlebt haben. Das haben wir gestern auch nochmal besprochen, dass es eigentlich keine Zeit gibt ohne Anfeindung. Keine Zeit, in der die ersten Christen nicht auch angefochten und in Frage gestellt worden sind. Ich habe euch da mal hier ein Bild mitgebracht und Norbert hatte schon gut erkannt, das ist ein Bild vom Platz des himmlischen Friedens. Weißt du auch noch wann, Norbert? 88, genau, ist das gewesen. Und das ist da gab es eine große Demonstration. Es ist dann ja niedergeschlagen worden vom Militär. Und es gab ein Bild, das so ein bisschen um die Welt gegangen ist und hängen geblieben ist. Und das ist dieses Bild von diesem sogenannten Tankman. Also Tank ist ja sozusagen der Panzer. Und da gab es einen Mann, einen Chinesen, der sich einfach vor rollende Panzer einfach hingestellt hat. Und der dann diese Panzer zum Stoppen gebracht hat. Das war ziemlich verrückt. Denn dieser Mann war schwer bewaffnet mit einer Plastiktüte, wo nichts drin war. Also jedenfalls nichts, womit man einen Panzer hätte aufhalten können. Und dieser Mann ist dann hat sich da vorgestellt, dann haben die Panzer versucht, links oder rechts an ihm vorbeizufahren, hat er sich links und rechts da postiert und irgendwann haben die angehalten. Dann ist er zu diesen Leuten auf den Panzer raufgestiegen, hat ein bisschen mit denen gesprochen, wieder runtergegangen, sich nochmal vorgestellt, dann ist er irgendwann nach vielleicht 10 Minuten Minuten, das war nicht super lange, ist er dann von Kräften des Militärs irgendwie einfach so sozusagen weggeschleppt worden. Man weiß noch nicht mal den Namen von diesem Mann. Aber der ist von, ich glaube, das war die New York Times, zu einem der 100 wichtigsten Menschen des letzten Jahrhunderts ernannt worden. Warum? Weil der den Mut hatte, sich von Schwierigkeiten nicht entmutigen zu lassen, sondern sozusagen sich in den Weg zu stellen. Und ich finde, so ein bisschen ist das die Mentalität, die Christen brauchen, wenn sie dieses Evangelium weitergeben wollen. Es wird immer irgendwelche Schwierigkeiten, immer irgendwelche Dinge geben. Wenn ihr mal an euer Leben denkt, es ist immer eine Zeit, wo man sagt, ja, jetzt ist gerade ein bisschen schwieriger. Also jetzt ist gerade zum Beispiel, ich sage immer in ganz regelmäßigen Abständen, sage ich immer, ja, im Moment ist gerade viel los. Aber wisst ihr was, das geht eigentlich unser ganzes Leben lang. So, dass wir den Eindruck haben, ja, jetzt ist gerade, ja, vielleicht ein bisschen ungünstig oder so. Aber wir müssen dieses Evangelium mutig voranbringen, mutig weitersagen. Und damit sind wir jetzt auch tatsächlich dann bei unserem Text von heute Morgen, Gottes große Geschichte. Wir haben uns angeguckt, das Evangelium vom ersten Kapitel an bis zum letzten, und das gucken wir uns ja heute an. Und wir stellen fest, dass Matthäus wirklich Gottes große Geschichte im Blick hat, fast von Anbeginn der Welt an. Und wir stellen fest, dass sich das Evangelium von Jesus Christus eben nicht aufhalten lässt. Es lässt sich nicht aufhalten, wir haben das jetzt gehört in der Lesung, auch nicht zum Beispiel durch große Lügen, die über das Evangelium verbreitet werden. Ich erinnere euch jetzt nochmal an diese Geschichte. Jesus ist gerade auferstanden. Die Frauen haben das den Jüngern berichtet. Und das fängt an, so durch die Stadt zu laufen. Und jetzt haben die Pharisäer ein echtes Problem. Da setzt euch nochmal in die Situation der Pharisäer und der führenden Leute damals. Die waren froh, dass endlich die Sache mit Jesus erledigt war. Endlich war am Kreuz und Tod und endlich Ruhe. Und was passiert dann? Im Grunde aus deren Sicht der absolute Super-GAU. Also sowas Ärgerliches, das gibt's überhaupt gar nicht. Das ist ja noch viel schlimmer, als wie er gelebt hat. Jetzt wird auch noch verkündigt, dass er auf einmal eventuell leben soll. Das ist wirklich das Allerletzte. Wenn ihr den Eindruck hattet, Mensch, wir haben jetzt so einen Menschen endlich um die Ecke gebracht, der hat uns schon die ganze Zeit gestört und das war ganz schwierig. Und jetzt wird auf einmal verkündigt, der ist auferstanden. Was machen sie? Sie greifen schnell dazu, zu dem, was man dann schon mal macht. Sie sie bestechen die Wachen und sagen dann, ihr erzählt jetzt mal schön, dass Jesus geklaut worden ist von den Jüngern. Und ich finde, dass man sich das ein bisschen mal auf der Zunge zergehen lassen muss, was das bedeutet. Also, dass die führenden Leute damals zusammen mit den Römern dann sagen, die Jünger, diese mutigen Leute, die alle abgehauen sind, weil sie zu feige waren, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, diese in Anführungszeichen mutigen Männer sollen auf einmal Jesus geklaut haben. Das heißt, die sollen römische Wachen, die schwer bewaffnet haben, überwunden haben. Die sollen ganz ohne großes Aufsehen den Stein weggerollt haben, der bewacht war, und sollen dann abgehauen worden sein. Dieselben Leute, die 24 Stunden vorher noch so viel Angst in der Hose hatten, dass sie davongelaufen sind. Und das sind jetzt diejenigen, die sich mal ganz locker anlegen mit allen wichtigen Leuten der damaligen Zeit. Also man muss schon sehr viel Glauben haben, um diese Lügen zu glauben. Und dann muss man auch nochmal sagen, wie peinlich ist das eigentlich für die römischen Soldaten, ja, die das dann zugeben müssen, die dann sagen müssen, ey, wisst ihr was, wir haben uns von denen überwältigen lassen, wir wissen gar nicht so genau, wie das gelaufen ist und wie die es gemacht haben, aber denen ist das irgendwie gelungen. Das ist eine oberpeinliche Geschichte, die sie sich da ausgedacht haben, und es zeigt im Grunde die Verzweiflung, die diese Menschen haben, sich damit auseinanderzusetzen zu müssen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und bis zum heutigen Tag gibt es immer wieder Situationen oder Erklärungsversuche, wie das mit Jesu Auferstehung vermeintlich gelaufen ist. Das eine war also, ihr seht das hier, ich gehe das mal ganz kurz durch, was wurde alles im Laufe der Zeit behauptet um die Auferstehung Jesu zu erklären. Da gibt es Leute, die sagen, dass die Auferstehungsgeschichte insgesamt erfunden wurde, damit die Jünger zu Macht und Ruhm kommen. Ist auch die Frage, wieso die Jünger das dann sich ausgedacht haben, wo sie vorher so feige waren. Es gibt die Auffassung von einigen Vertretern, Jesus war gar nicht richtig tot am Kreuz, sondern der war einfach nur ohnmächtig. Ist vorher völlig misshandelt worden, ist dann ans Kreuz genagelt, war nur ohnmächtig und ist dann anschließend locker vom Kreuz irgendwie runtergekommen und dann anschließend auch weiter fröhlich durch die Gegend gelaufen. Finde ich auch nicht so super überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder aber die Auffassung von Existenzialisten, wer vielleicht mal Albert Camus gelesen hat, die Pest oder so, also Menschen, die sagen, es kommt nicht so sehr auf die historische Tatsache an, ob das wirklich passiert ist, sondern ob mich das in meinem Herzen berührt. Und da war es eben so bei den Jüngern, die sind irgendwann im Frühling spazieren gegangen, haben gesehen, wie die Blumen wieder anfangen zu sprießen und haben dann gesagt, ach, wie schön, das sprießt wieder alles, war tot, jetzt ist wieder lebendig. Wir fühlen in unserem Herzen, Jesus ist auferstanden. Und für diese super Botschaft haben sie sich dann verhaften lassen, foltern lassen und haben das dann über die ganze Welt verbreitet. Auch das nur bedingt finde ich jedenfalls glaubwürdig. Oder sie hatten vielleicht, einige hatten subjektiv so Visionen, die, weil sie irgendwie schlecht geträumt haben oder das in ihren Träumen verarbeitet haben, dann haben sie gesehen, in meinem Traum ist Jesus auferstanden, ist er wirklich auferstanden oder vielleicht hatten sie auch objektive Visionen, Gott hat ihnen was geschickt. Aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Diese Möglichkeit sollte man nicht verneinen. Buchstäblich und körperlich. Und die Bibel hier in unserem Abschnitt hat an 5 Stellen in Matthäus 28 das Wort sehen. Also etwas anblicken können, etwas erkennen können. Und das macht eigentlich deutlich, das ist für die ganz wichtig gewesen. Die waren auch nicht davon überzeugt. Die Jünger haben ja auch nicht geglaubt, dass Jesus leiden und sterben müsste, sondern die waren ja völlig überrascht. Aber dass sie es wirklich gesehen haben, mit ihren eigenen Augen, das sagt der Apostel Paulus und das sagt auch Johannes, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen betastet haben, das verkündigen wir. Und es macht deutlich, für die Jünger war das super, super wichtig und für das Evangelium, es ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern wir haben es tatsächlich gesehen. Es gibt manchmal Dinge im Leben, das kennt ihr, die sind so unglaublich, wenn man die nicht selber erlebt hätte, würde man es selber ja nicht glauben. Und so ähnlich war das für die Jünger auch. Die wären da von alleine nicht drauf gekommen. Die hätten jeden für verrückt erklärt, und das haben sie ja bei den Frauen auch am Anfang. Aber es ist so, dass es wirklich die beste Erklärung ist. Es gibt keine andere glaubwürdige Erklärung für die Veränderung der Jünger, die Jesus zum Zeitpunkt größter Not verlassen haben. Denkt nochmal dran, wir werden das ja in den kommenden Tagen auch nochmal in der Osterzeit lesen, wie das bei der Passion war, wie ärgerlich die Jünger waren, dass Jesus immer von seinem Leiden und Sterben gesprochen hat. Wie entmutigt sie waren, wie sie alle aufgelöst waren, wie sie abgehauen sind. Warum bitte sollten solche verängstigten Männer auf einmal durch eine Lüge motiviert bereit sein, ihr Leben zu riskieren? Also wenn ich schon mich verändere, dann doch nicht aufgrund einer Täuschung. Das würde einfach nicht halten. Für eine Entfindung sind außerdem die Frauen als erste Zeugen nicht glaubwürdig. Das ist ja der Anfang von Kapitel 28, sondern Frauen, das war damals so, galten als Zeugen vor Gericht nicht wirklich etwas, sondern eigentlich nur Männer. Und wenn sie jetzt das geschickt als Trick hätten einfädeln sollen, dann hätten die sofort irgendwelche Männer dahin geschickt, die denen begegnet sind. Das wäre nicht glaubwürdig gewesen. Das leere Grab ist außerdem auch von Historikern wirklich bezeugt. Es ist nachweisbar, aber es gibt keine Belege für einen Diebstahl des Leichnams. Also dann hätte man den ja irgendwie finden können sollen müssen. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wenn das so gewesen wäre, dann hätten die Römer aber auch die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Die hatten alles gemacht. Die Gemeinde hat die Auferstehung von Beginn an als historisch betrachtet. Der Paulus schreibt das in 1. Korinther 15. Und Jesus ist nicht nur seinen Jüngern erschienen, sondern interessanterweise zum Beispiel auch seinem Stiefbruder oder Halbbruder, dem Jakobus, und der hat zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht wirklich an Jesus geglaubt. Also es gibt so viele Argumente, wo wir sagen müssen, ja, man kann ja das irgendwie abstreiten, dass Jesus auferstanden ist. Das kann man ja trotz allem machen, das nicht glauben. Aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass es die besseren Argumente sind. Sondern dann muss man einfach so ehrlich sein und dass man einfach sagt, nee, ich will das nicht glauben und ich bin mir einfach unsicher oder wie auch immer. Auch große Lügen jedenfalls können die große Geschichte Gottes nicht glauben, obwohl die von der obersten Pressestelle sozusagen ins Land geschickt werden. Das ist nicht aufzuhalten, weil diese Geschichte so eine Kraft hat, weil Gott selber dahinter steht. Interessant in unserer Geschichte ist aber, dass nicht nur die Römer und auch die Juden nicht so ganz auf der Höhe der Zeit waren, sondern dass das auch die Jünger selber waren. Also nachdem die Soldaten da sich bestechen lassen und das versuchen zu verbreiten, ist es so, dass auch die Geschichte sich nicht aufhalten lässt. Und dann kommt Jesus also nach Galiläa und begegnet den Jüngern. Und jetzt lesen wir in Vers 16, 17 folgendes. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten auch Zweifel. Also worüber ich gestolpert bin, ist über dieses einige hatten auch Zweifel. Also Freunde, jetzt nochmal ganz echt, nochmal ganz langsam. Also Jesus hat das oft genug angekündigt, ja, dass er leiden und sterben müsste, habt ihr schon nicht geglaubt. Und jetzt ist es so, dann haben euch die Frauen das gesagt, habt ihr immer noch nicht geglaubt. Jetzt ist Jesus da vor euch, ihr könnt ihn sehen und einige haben immer noch Zweifel. Sag mal, was haben die denn eigentlich? Haben die schlecht geschlafen? Haben die was genommen? Was ist eigentlich nur mit den Jüngern Jesu los? Das kann doch nicht angehen. Die sehen den Auge in Auge und haben immer noch Zweifel. Das war meine so erste Reaktion, als ich das gelesen habe. Habe ich mir das Wort ein bisschen angeguckt und dieses Wort Zweifeln, das kommt vor in der Geschichte, als der Petrus zu Jesus auf dem Wasser geht. Ihr erinnert euch, dieser große Sturm, Jesus ruft ihn und da heißt es dann auf einmal auch, Petrus aber fing an zu zweifeln. Und in diesem Zweifeln steckt ein Zögern. Da steckt so eine Unsicherheit. Da geht jemand im Grunde schon los, aber der weiß noch nicht, ey, ich gehe jetzt schon mal aufs Wasser, aber ob mich das wirklich trägt und wie das wird, weiß ich eigentlich noch nicht. Ich gehe schon mal los. So eine Zögerlichkeit. Und das macht deutlich die Jünger hier in dieser Situation. Sie begegnen dem lebendigen Gott. Sie sehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und die fragen sich gleichzeitig, ey, wie geht das Ding denn jetzt weiter? Jesus ist auferstanden. Und was soll jetzt nur noch werden? Und ich finde das so super sympathisch, dass die Bibel solche Geschichten so schildert. Dass die Jünger auch in dieser Situation, selbst bei der Auferstehung, immer noch ihre Zweifel und ihre Zögerlichkeiten haben. Warum finde ich das gut? Weil das, finde ich, genau das ist, was wir alle kennen, was ich kenne. Vielleicht kennst du das auch. Ja, natürlich ist Jesus auferstanden. Natürlich glaube ich das. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Wo spüre ich das? Bei den Sorgen und Problemen, die ich habe? Überfordert mich das nicht, das weiterzusagen? Das sind so viele Fragen, die ich habe. Das sind so viele Dinge, die ungeklärt sind. Und auch in dieser Situation ist das bei den Jüngern nicht ausgeblendet, sondern sie kommen mit diesen Dingen zu Jesus und sie dürfen erleben, dass er diese Dinge wahrnimmt. Und dass er darauf antwortet, dass er darauf reagiert. Es gibt immer so die Situation, wo wir denken, Mensch, es ist aber komisch, dass die Jünger selbst jetzt noch nicht die Sache schnallen. Und ganz ehrlich gesagt, würde ich sagen, wenn ich Gott gewesen wäre, ne, hätte ich es auch nicht mit den Jüngern gemacht. Ganz ehrlich, finde ich viel zu riskant. Das mit den Menschen zu machen, kannst du dich nicht drauf verlassen, weil Menschen sind irgendwie immer so ganz komisch. Die haben immer ihre eigenen Gedanken. Alle Dinge, die Gott in der Bibel mit Engeln macht, klappen ja wunderbar. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, außer die abgefallenen Engel. Naja, ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten, zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, die Engel treten super auf, pünktlich auf, machen wunderbaren Auftritt. So wie ihr heute Morgen auch als Musikteam, treten wieder ab, keine Panne. Nix, alles wunderbar. Aber wenn Jesus das mit den Jüngern macht, dann gibt's immer wieder Pannen und Zweifel. Und so sind wir. Und trotzdem macht Gott es mit uns, mit dir und mit mir. Er hört nicht auf, seine Geschichte mit Menschen zu schreiben. Aber diese Geschichte hängt nicht an uns Menschen, sondern sie ist Gottes eigenes Werk. Gottes große Geschichte ist Gottes eigene Sache. Und er steht dafür gerade. Auch wenn wir alle, die wir hier sind und sonst viele, wenn wir alle versagen, Gott wird mit seiner Geschichte zum Ziel kommen, weil es sein eigenes Werk ist, weil er daran hängt. Und das merken wir in den letzten Versen, die dann in dem Evangelium hier überliefert sind. Als die Jünger so zweifeln und niederfallen, da sagt Jesus zu ihnen: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wow, wir haben ganz viele Grenzen, alle miteinander und auch heute Morgen. Aber Jesus macht das nochmal deutlich: Freunde, ich habe keine. Und bei Gott im Himmel sind die Dinge schon klar. Auch die Dinge, die bei uns im Leben noch lange nicht geklärt sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht auf uns schauen, sondern dass wir auf ihn schauen. Und Jesus gibt, weil er alle Dinge unter Kontrolle hat, dann seinen Jüngern den Auftrag, zu allen Völkern der Welt zu gehen. Also stellt euch das nochmal vor. Die Jünger haben also eine nicht sehr ruhmreiche Geschichte, gerade in dem kleinen Judäa da gehabt. Und jetzt kriegen sie den Auftrag: Freunde, weil ihr das schon in Judäa nicht richtig hingekriegt habt, deshalb schicke ich euch bis ans Ende der Welt. Und das ist etwas, was uns aufgefallen ist beim Evangelium des Matthäus, dass Gott von Anfang an immer die ganze Welt im Blick hat. Schaut euch das nochmal an. Das sind die Orte, die im Matthäus-Evangelium eine Rolle spielten. Hier in Tyrus und Caesarea Philippi, das sind gar keine Orte, die zu Israel mehr gehörten. Da hat Jesus auch manchmal gewirkt, nicht nur im frommen Israel. Und hier in Kapernaum, Nazareth, da waren auch viele Leute aus anderen Gegenden. Und es hat deutlich gemacht, Jesus ging es nicht nur um das fromme Jerusalem, um diese Gegend hier, sondern er hat alle Welt vor Augen gehabt. Und ihr erinnert euch, die dabei waren, wir haben uns den ersten Abend den Stammbaum von Jesus angeguckt. Stammbaum angucken von die biblischen Geschlechtsregister, das ist für viele so ähnlich spannend wie Telefonbuch lesen, weil man denkt, ja, kann ich ja gar nichts mit anfangen. Aber in diesem Stammbaum wurde deutlich, dass Jesus zum Beispiel 4 Frauen als Vorfahren hat, die eine besondere Geschichte hatten, und mindestens 3 von den Frauen, Tamar, Rahab und Ruth, mindestens die 3 kamen gar nicht aus dem Volk Israel. Es war nie so, dass Gott nur Israel im Blick hatte, sondern er wollte immer die ganze Welt. Und für uns als Christen ist es wichtig, dass wir diesen Blick auf die ganze Welt nicht verlieren. Dass wir nicht nur mit uns beschäftigt sind, sondern dass wir es wissen, dass wir es glauben und dass wir es verkündigen. Unser Gott ist ein Gott und der Herr der ganzen Welt. Und sein Evangelium wird um die ganze Welt laufen. Auch wenn wir bei uns hier in Schneeberdingen nicht alle Probleme gelöst kriegen, ist davon Gottes Sache nicht aufzuhalten, sondern er will alle Menschen. Und bei all den Diskussionen, die wir in den letzten Jahren auch über Flüchtlinge hatten und ob das eine Überforderung ist oder nicht, muss man sagen, dass Gott zum Beispiel diese Geschichte benutzt hat mit den vielen Flüchtlingen, um uns in Deutschland miterleben zu lassen, wie unter Afghanen und Iranern in Deutschland eine Erweckung passiert ist. Dass Menschen zum Glauben gekommen sind im großen Stil, wie wir es in vielen deutschen Gemeinden schon lange nicht mehr erlebt haben. Und ich sage das deshalb, um uns vor Augen zu führen: Gottes Maßstäbe, Gottes Vision ist viel größer als das, was wir mit unseren kleinen Köpfen und Herzen manchmal haben. Wir haben dann außerdem, können wir bei Jesus feststellen, also Jesus hat die ganze Welt im Blick und Jesus möchte seine Jünger oder möchte, dass Menschen nicht nur so allgemein zu Glauben finden, sondern dass sie Jünger und Jüngerin werden. Macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Und man kann viele Dinge da aufzählen, was das bedeutet, Jünger und Jüngerin Jesu zu sein. Wenn wir das Evangelium des Matthäus anschauen, dann war Jesus immer wieder intensiv im Gespräch mit seinen Jüngern über verschiedene Themen. Und die Hauptthemen waren diese hier, die wir auch gestern mal angeschaut haben, dass Jünger und Jüngerinnen Menschen sind, denen es nicht darum geht, dass ihnen selbst gedient, ihnen gedient wird, sondern die bereit sind, anderen zu dienen, die nicht herrschen wollen über anderen, sondern die ihnen als Dienst das Evangelium von Jesus weitergeben wollen. Das gehört dazu. Zu echten Jüngern gehört, dass sie ein Herz für schwache Menschen haben. Dass das Menschen sind, die nicht nur die Starken sehen und die Schwachen beiseite drängen, sondern zu den Jüngern gehört es, dass jeder, der Schwachheit kennt, der darum weiß, der das zugibt, bei Jesus herzlich willkommen ist. Wir sind in der Gemeinde nicht diejenigen, die vor lauter Kraft nicht laufen können, sondern wir haben ganz viele Schwache, ganz viele Krankheiten, ganz viele Probleme. Und das ist für Jesus kein Problem. Warum? Weil Jesus nämlich der Starke und der Große ist. Wir hatten das in einer Gruppenarbeit. Ne? Wir brauchen nicht einen großen Glauben an Gott, sondern wir brauchen den Glauben an einen großen Gott. Das ist ein Unterschied. Er ist groß und er ist stark. Und wir kommen mit unserer Schwachheit immer wieder zu ihm. Und wir brauchen das auch als Jünger und Jüngerin, dass wir uns korrigieren lassen. Das haben wir nötig. Wir brauchen die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu nicht in erster Linie, um schlauer zu werden. Auch nicht in erster Linie, um sonntags mittags versorgt zu werden. Wobei, das Essen war schon gut die Tage. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Das war schon lecker. Und Wolfgang und ich haben festgestellt, nächste Woche mal ein bisschen kürzer treten wieder. Das können wir nicht jede Woche machen mit so einem Seminar. Aber das ist ja nicht der Hauptzweck. Aber was wir brauchen ist, wir brauchen diese Gemeinschaft, weil sie uns korrigiert. Weil sie uns zeigt, wo wir Ergänzung brauchen. Weil sie uns zeigt, wo wir den anderen brauchen. Weil sie uns zeigt, wie Jesus uns verändern will. Und diese Bereitschaft brauchen wir. Es gibt heute viele Menschen, die sich zurückziehen, weil sie nicht mehr sich korrigieren lassen wollen. Aber wir brauchen das. Und wir brauchen immer wieder die Bereitschaft, einander zu vergeben. Jünger zeichnen sich dadurch aus, dass sie grenzenlos bereit sind, einander zu vergeben. Und wer längere Zeit in einer Gemeinde dabei ist, der hat immer Anlass, auch anderen zu vergeben. Und auch Anlass, Vergebung selber geschenkt zu bekommen. Weil wir immer wieder aneinander schuldig werden. Aber das ist so, sind wesentliche Kennzeichen einer Gemeinschaft von Leuten, die Jesus wirklich nachfolgen wollen. Dass wir bereit sind, von Herzen gerne zu dienen. Warum? Weil Jesus uns gedient hat. Dass wir uns um Schwache kümmern, die unsere Hilfe brauchen, unser Gebet, unsere Zeit, unsere Nähe. Dass wir uns korrigieren lassen und dass wir selber auch bereit sind, anderen von Herzen zu vergeben. So eine Truppe möchte Jesus haben an allen Orten der Welt, die von diesen Dingen geprägt ist. Und das Letzte, was einfach nochmal wichtig ist, Gottes große Geschichte wird zu einem großen Happy End kommen, weil Jesus uns das verspricht. Ich finde, dass das Evangelium des Matthäus nicht besser aufhören könnte, dass es kein besseren Abschluss hätte haben könnte als diesen Satz: und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das ist doch mal ein schöner Schluss für ein Evangelium, oder? Diese Verheißung, ey, ich bin wirklich bei dir, egal was passiert. Und wir haben das festgestellt, dass diese Verheißung, dass Gott mit uns ist, dass die dreimal vorkommt im Evangelium. Sie kommt einmal ganz am Anfang vor, in der Weihnachtsgeschichte, da haben wir ja auch das Lied gesungen, in diesem Begriff Emmanuel, Gott ist mit uns. Und das macht uns deutlich, dass in Jesus wirklich nicht nur ein guter Mensch bei uns ist, sondern Gott selber, der Allmächtige, der uns geschaffen hat und der uns unendlich liebt. Und deshalb brauchen wir ihn so sehr, weil wir damit wirklich Gott haben. Gott ist mit uns, das gilt aber auch für die Gemeinde. In dem großen Gemeindekapitel 18, da steht es eben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das bedeutet, Jesus ist jetzt hier. Das glauben wir, das ist unsere Überzeugung. Wir machen nicht nur ein gutes Programm am Sonntag, das könnten wir zur Not ja auch ehrlich gesagt bei Bibel-TV einfach angucken, wenn wir wollten. Aber Jesus ist jetzt hier, in unserer Mitte, hier unter uns, wenn wir beten, wenn wir singen. Und dafür ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander das sagen. Wir müssen Jesus spüren. Und wir spüren ihn, wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Und wir werden Jesus auch immer spüren, wenn wir in seiner Mission unterwegs sind. Wir spüren Jesus oft weniger, wenn wir uns zu Hause zurückziehen und über unser Leid klagen und über all das, was uns irgendwie nicht so gefällt, oder wenn wir uns einfach enttäuscht zurückziehen. Aber wenn wir als seine Leute unterwegs sind, nicht alleine, sondern gemeinsam, wenn wir uns der Herausforderung stellen, wir wollen, dass die Menschen in Schneeberding hier Jesus kennenlernen und in all den Ortschaften und Dörfern und Orten, wo ihr herkommt. Wir wollen das gemeinsam anpacken. Dann werden wir erleben, dass Jesus da ist. Dass er uns nicht alleine lässt. Weil es seine Geschichte ist, die er schreibt. Ich bin so super froh, wenn ich das Evangelium lese, welch einen weiten Horizont uns das aufzeigt. Von Abraham her bis zur Wiederkunft Jesu. Dass Gott derjenige ist, der die Fäden in der Hand hält. Und egal, wie deine Geschichte im Moment aussieht, das kennt ihr auch aus Filmen. Es gibt manchmal so Phasen in Filmen, auch in Filmen mit einem fetten Happy End am Ende, wo man denkt, oh, jetzt sieht's gerade schlecht aus. Wenn jetzt nichts passiert, oh, dann könnte es schlecht aussehen um den geliebten Star oder wie auch immer. Aber wenn wir an unser Leben denken und an die Geschichte dieser Welt, dann ist es so, dass Gott derjenige ist, der Regisseur ist. Der weiß, wie der Film ausgeht, weil er ihn selber geschrieben hat. Und dass Jesus Christus die Hauptrolle spielt. Und dass wir uns an ihn halten wollen. Und dass sein Heiliger Geist uns daran erinnert, ich bin doch mit dir. Ich bin mit dir auch in der kommenden Woche. Ich bin mit dir bei den Gesprächen, die anstehen, bei den Arztbesuchen und bei all dem, was dein Herz bedrückt. Für alle, die Jesus Christus vertrauen, gibt es ein großes Happy End. Er wird mit uns sein, bis er wiederkommt oder bis wir eines Tages von ihm zu sich geholt werden. Siehe, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens, bis wir uns sehen, Auge in Auge. Das sagt Jesus dir. Lass uns aufstehen und beten. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Evangelium, weil wir dich selbst darin kennenlernen. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du uns kennengelernt hast, unser Leben, dass du für uns gestorben bist. Und wir loben dich für die große Hoffnung, die du uns gibst, weil du auferstanden bist und wiederkommst. Und du siehst, was jeden Einzelnen bedrückt oder das Herz schwer macht. Und das bringe ich dir, all die Sorgen und Probleme. Und ich bitte dich, prägt deine Botschaft tief in unser Herz. Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Ich halte dich an meiner Hand. Amen.